الاسلوب ببيوت الله. الاسلوب ببيوت الله والبتوعين دست محمد صلى الله عليه وسلم دين الله دين الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى Wir bezeugen, dass es kein Gott gibt außer Allah. Er hat keinen Teilhaber und ihm gehört die gesamte Herrschaft und ihm allein wird gedankt und gelobt. Und wir bezeugen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Aufgabe richtig erledigt hat und uns die Botschaft übergebracht hat, die Allah ihn auferlegt hat. Und wir schicken unsere Friedensgrüße auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir bitten, wie die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu werden. Und inshallah kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Also herzlich willkommen in die Moschee, in die Haus Gottes. Möge Allah subhanahu wa ta'ala eure Sünden verzeihen. Und möge inshallah wir alle zusammen ins Paradies eintreten. Und wir werden heute auf jeden Fall nochmal weitermachen mit unserem Vortrag über die muslimische Familie. Und wir haben ja damals angefangen mit der rechtschaffene und tugendhafte Ehemann und seine Eigenschaften. Und wir haben ja, unsere letzten Vorträge waren ja über die die Eigenschaften von der tugendhaften Ehefrau. Und heute machen wir damit weiter. Und die tugendhafte Frau ist die Hälfte der Religion, wie der Prophet gesagt hat. Ihre Eigenschaft ist, dass sie eine gottesfürchtige Frau ist. Alles, was sie macht, verbindet sie mit Taqwa, also mit Gottesfurcht. Deshalb, wen Allah subhanahu wa ta'ala eine gute Frau schickt, den hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Geschenk gegeben in 50% seiner Religion. Und deshalb muss dieser Mann Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die andere 50%. Also in anderen Worten, 50% der Arbeit ist schon gemacht. Die tugendhafte Frau, hier sind ihre Eigenschaften. Wenn sie wütend wird, ist sie trotzdem dankbar. Und wenn ihr was verboten wird, dann ist sie geduldig. Sie ist immer sehr nachdenklich, ruhig. Sie lächelt viel. Und wenn sie was macht, dann macht sie gute Arbeit. Sie hört auf ihren Ehemann und bringt einen Nutzen im Haushalt. Und hier sind die Eigenschaften von einer nicht tugendhaften Frau. Hier sind die Eigenschaften einer nicht tugendhaften Frau jetzt. Das ist diejenige, die immer meckert. Also die eigentlich eine Krankheit von Meckern hat. Es ist wirklich wie eine Krankheit. Ihre Stimme ist streng und laut. Sie weint viel, ohne Grund. Und sie lacht übertrieben. Und wenn ihr Ehemann rausgeht, geht sie auch raus. Und wenn ihr Ehemann lacht, dann weint sie. Ja, und wenn ihr Ehemann weint, dann lacht sie. Also, eigentlich macht sie immer das Gegenteil von dem, was sie tun soll. Ja. Und sie macht auch sehr viel üble Nachrede. Immer wenn der Mann nicht da ist. Okay, und das alles gefällt uns nicht. Wir wollen jetzt eigentlich die Eigenschaften der guten Frau haben. Die gute Ehefrau, wenn der Ehemann wütend wird oder zornig wird, dann ist sie standhaft und sie ist sehr milde. Also umso mehr der Ehemann so richtig also ein bisschen seine Geduld verliert oder wenn der Ehemann ein bisschen jetzt wütend oder zornig wird, umso mehr wird sie mild. Und jetzt nehmen wir ein Beispiel daraus. Wenn zwei Stück Eisen miteinander, wenn zwei Stück Eisen gegeneinander knallen, dann kommen nur Funken Feuer raus. Aber wenn wir aber ein Stück Eisen auf einen Schwamm schlagen, dann entsteht gar nichts. Und hier ist wirklich die Eigenschaft der guten Frau, wenn der Ehemann jetzt in diesem Zeitpunkt ein bisschen mehr wie ein Stück Eisen ist, dann muss sie umso mehr ein Schwamm sein, damit es nicht zu Funken und Stress kommt. Also wenn der Ehemann wirklich jetzt unter Stress leidet und das Leben wird kompliziert und die Arbeit wird hart und draußen ist also vieles auf dem Kopf, also vieles lastet auf dem Kopf der Mann, weil er ist ja schließlich verantwortlich für die Familie, er trägt ja die Verantwortung. Und eine kluge Frau weiß, dass er die Verantwortung für die Familie trägt und deshalb versucht, ihn zu entlasten. Und jetzt nehmen wir ein Beispiel von Abu Bakr. Abu Bakr kam rein auf den Gefährten und sie saßen. Also alle Gefährten saßen vor dem Haus des Propheten. Und der Prophet hat niemand erlaubt, reinzukommen, ihn zu besuchen. Ja, also hier, wir nehmen jetzt ein Beispiel, natürlich von also Gefährten und Gefährtinnen, und das sind alle Menschen. Also wir machen alle Fehler und so weiter. Also kein Mensch ist vollkommen. Also jetzt nehmen wir ein Beispiel jetzt aus dem Haushalt des Propheten. Also Sayyidina Jabir überliefert die Geschichte und Abu Bakr sieht all diese Gefährten vor dem Haus des Propheten. Er nimmt aber Erlaubnis und kommt rein. Und Omar ibn Khattab hat auch Erlaubnis bekommen und ist reingekommen. Also die sind beide jetzt drin. Die sind jetzt beide drin im Haus des Propheten. Und die haben den Prophet gesehen. Er sitzt. Und um ihn herum sind seine Ehefrauen oder die Frauen seines Haushaltes. Ja, und sie fragen ihn nach Ausgaben. Sie wollen Geld haben. Also in anderen, damit wir uns bildlich nochmal vorstellen. Der Prophet Sallam sitzt zu Hause und um ihn herum sind die Frauen seines Haushalts und die alle fragen ihn nach Geld, nach Ausgaben, nach und so weiter und so fort. Und das, obwohl der Prophet Sallam sehr ärmlich gelebt hat. Und in einem anderen Hadith wird ja überliefert, dass der Prophet Sallam zwei Monate lang in sein Haus kein Feuer gemacht worden ist, wegen Armut halt. Aber heutzutage ist es natürlich was anderes. Heute ist ja jede Woche Markt und hier und Samstag Markt und Mittwoch Markt und. Aber gehen wir zurück zur Zeit des Propheten Sallam. Zwei bis drei Monate nicht zu Hause zu essen, außer Wasser und Datteln. Und eines Tages haben auch die Frauen gesagt, wir haben nichts, aber wir haben wirklich nichts. Deshalb haben die Frauen einmal zum Prophet gesagt, wir haben nichts zu Hause. Und dann haben die Leute um ihn herum gesehen, dass er wütend, also die Zeichen, Anzeichen davon, dass er von sowas genervt wird. Also Omar kam rein, hat das gesehen. Und er sieht auf die also Gesichtszüge des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er unter Stress leidet, mehr und also ein bisschen. Und dann hat der Omar gedacht, er will jetzt einen Witz machen, er will jetzt den Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Lachen bringen. Ja, damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein bisschen erheitert wird. Deshalb sagte er, hast du nicht gesehen, der Sohn von Zayd? Also jetzt. Hier kommt also Omar mit seiner Geschichte. Er erzählt eine Geschichte von die Tochter von Zayd. und sie ist aus dem Quraysh. Und sie hieß Atika, also die Tochter von Said hieß Atika von Quraysh. Und sie ist aus einer Dichterfamilie. Ja, und Omar erzählt jetzt eine Geschichte über diese Frau, um ihn zu erhalten. Und dann sagt der Prophet, sagt Omar, meine ich, der Ehemann von Atika hat. Oder beziehungsweise die Frau Atika hat ihren Ehemann gefragt nach Geld. Und der Mann hat seine Frau eigentlich mehr oder weniger Nein gesagt. Und es ist auch wichtig im Haushalt, dass wenn die Frau auch wütend oder zornig wird, dass der Mann auch darauf Rücksicht nimmt. Man muss auch Rücksicht nehmen. Damit das Haus nicht zur Hölle wird auf Erden. Es ist wichtig, dass beide Parteien immer Rücksicht aufeinander nehmen. Und der Prophet Salam sagt zu Omar, sagt Omar, alle Frauen um mich sind jetzt um mich herum und fragen mich nach Geld. Also im Haus des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja, und das, damit wir auch sehen, auch im Haushalt des Propheten, die Ehefrauen des Propheten haben auch nur nach das gefragt, was sie eigentlich brauchen zum Leben. Also nicht hier rausgehen und ich will eine Reise machen und ich will letzte Mode haben. Und einmal war der Prophet Sallam eigentlich so wütend mit seinen Ehefrauen, dass er sie 30 Tagen gemieden hat. 30 Tage gemieden hat. Und damit wir eine Lehre des Propheten Sallam nehmen, als der Prophet Sallam wütend mit seinen Ehefrauen geworden ist, er ist ja quasi in einen anderen Raum gegangen, um zu schlafen und nicht im gleichen Bett wie seine Ehefrauen, weil nichts stört eine Ehefrau mehr, als wenn du sie meidest im Bett. Also es ist eigentlich besser, in einen anderen Raum zu gehen, um zu schlafen, statt sie im Bett zu meiden, weil das stört die Frau sehr. Hier. Und jetzt wieder, die tugendhafte Frau, sie misst immer, sie nimmt immer eine Bilanz. Wie kann ich alles hier besser machen? Und das macht auch der tugendhafte Ehemann, der muss das auch können. Also wenn Allah SWT dir was Gutes gibt, und wenn Allah SWT dir gibt und prüft mit das, was er dir gibt, und wenn Allah SWT dich von irgendetwas von dir entfernt, oder verbietet, ist auch eine Prüfung von Allah. Deshalb, wenn es dem Mensch bewusst ist, dass alles, was er von Allah bekommt, gut ist, dann ist er auch zufrieden mit alles, was er nicht von Allah bekommt. Und deshalb, die tugendhafte Ehefrau, die muss auch diese Weisheit beherrschen. dass sie auch weiß, alles, was sie nicht von Allah SWT bekommt, ist auch was Gutes dabei. Deshalb kamen auch dann Offenbarungen auf die Ehefrauen des Propheten SAW. Euer Ehefrauen des Propheten, wenn ihr das Diesseits haben wollt, wir geben euch das Diesseits. Aber wenn ihr das Jenseits haben wollt, dann geben wir euch das Jenseits. Also hier kam ein Vers in Offenbart, wo Allah die Ehefrauen des Propheten SAW eine Wahl gegeben hat. Wollt ihr Diesseits oder wollt ihr Jenseits? Wenn ihr Jenseits haben wollt, wenn ihr das Jenseits haben wollt, das ist das Haus des Propheten, so ist es. Wenn ihr das haben wollt, so ist es. Wenn ihr aber das Diesseits haben wollt, das könnt ihr auch haben. Aber wenn ihr unbedingt diese Ehre haben wollt, die Ehefrauen des Propheten zu sein, diese Ehre haben wollt, das ist ein Haushalt. Deshalb, tugendhafte Frau, wenn es irgendetwas ist, was du nicht bekommst, sei dankbar dafür. Und wenn es dir doch gegeben wird, dann sei auch dankbar dafür. Deshalb, die tugendhafte Ehefrau, nochmal. Wenn es schlecht geht, wenn es dem Ehemann schlecht geht, ja, sie legt ihre Hand in die Hand des Ehemannes und sagt, ich bin mit dir. Nicht, ich will und warum schaffst du nicht und du kannst nicht. Nein, ich bin mit dir, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Also nochmal die Tafsir zu diesen Versen. Diese Verse übrigens für die Leute, die hören, sind Surat al-Ahzab, also das Kapitel der Verbündeten. Könnt ihr diesen Vers nochmal nachfinden? Das ist Surah Nummer 33. Also hier sind die Verse, von denen er spricht. Hier sind die Verse, die der Scheich jetzt spricht. O Prophet, sprich zu deinen Frauen. Falls ihr das irdische Leben mit seinen Reizen begehrt, dann kommt. Ich will euch aufstatten und dann den Frieden gehen lassen. Wenn ihr aber Allah und seinen Gesandten und die jenseitige Wohnung begehrt, dann hat Allah für die Gutgesinnten unter euch herrlichen Lohn bereitet. Ja. Also das sind diese zwei Verse. Wir wollen ja nicht die Probleme, die wir heute haben. Heute gibt es nur Probleme mit Jugendamt und Gericht und das und all das. Und warum? Weil die Ehemann und Ehefrau schaffen es nicht, miteinander klarzukommen zu Hause heutzutage. Warum schaffen wir das nicht? Also für die tugendhafte Frau, nochmal hier eine Lehre. Versuch Geduld zu üben. Versuch deine Hand in die Hand deines Ehemannes zu bringen und zu zeigen, ich bin hier, um dich zu unterstützen, zu helfen. Ja, also zeigt, dass ihr eigentlich verstanden habt, dass es um das Jenseits hier geht. Und deshalb, nachdem diese Verse offenbart worden sind, was haben alle Ehefrauen des Propheten gesagt? Und das waren natürlich, die Ehefrauen des Propheten waren natürlich alle weise. Sie hatten Weisheit, sie besaßen Weisheit, Nachsicht, also sie wissen schon, dass das diesseits nur einige Tage ist, einige gezählte Tage, die dann vorbei sind. Und als diese Verse offenbart worden sind, ja, und also bevor diese Verse offenbart worden sind, Also Omar, er war sehr wütend mit seiner Tochter Hafsa, also die Ehefrau des Propheten. Und Abu Bakr war sehr wütend mit Aisha, auch die Ehefrau des Propheten. Also sehr wütend, die wollen sie auch fast ihre Töchter schlagen eigentlich. Ja, weil sie... Und diese zwei wollen natürlich nicht sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestört. Ja. Aber es ist wichtig, diese Probleme regeln zu müssen. Also wenn wir jetzt nochmal ein anderes Beispiel nehmen von Ali und Fatima, die jetzt einen Streit hatten. Es muss immer Streit geben. Also es muss. Aber die Sache ist, der intelligente Mensch ist derjenige, der einen Streit lösen kann und kleiner machen kann, nicht vergrößern kann und zerstören kann und dann unter den Menschen verbreitet. Also es muss immer Streit geben. Also Streit ist normal. Das ist ja nicht Problem. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist ja, wie wir mit Streit umgehen. Machen wir es größer oder machen wir es kleiner? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gesehen hat, dass Ali mit seiner Tochter, also Ali und Fatima sind verheiratet, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist nicht zu Ali gegangen und hat gesagt, du bist böse, du bist schlecht, wie kannst du so mit meiner Tochter umgehen und so weiter. Nein, das ist normal, das passiert. Er hat versucht, diese Probleme zu lösen. Ja, es kann auch sein, dass Ali derjenige ist, der jetzt Unrecht getan worden ist, in irgendeiner Art und Weise mit also und Fatima oder so, dass irgendwie in einen Streit gekommen ist und so weiter und er ist jetzt wütend auf Fatima oder, also es gab auf jeden Fall einen Streit, das wurde überliefert, es gab einen Streit und Ali lag in der Moschee. Ja, und hier der Prophet sallam als Vater, ja, und auch als Schwiegervater ist ja der Schwiegervater von Ali und der Vater von Fatima. Er hat versucht, diese Probleme zu lösen, nicht die Probleme schlimmer zu machen. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass wir das Gegenteil machen heutzutage. Weil heutzutage machen wir eigentlich eher das Gegenteil. Und das ist ein Problem. Er hat, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist zuerst zu Ali gegangen, hat versucht, alles da glatt zu machen, alles glatt zu biegen. Und dann ist zu Fatima gegangen, hat dort versucht, alles glatt zu biegen. Und hat dann die Hand von der und die Hand von der genommen. Ja, und er liebt die beide natürlich. Er liebt beide. Er liebt seine Tochter, er liebt seinen Schwiegersohn. Und er hat sie nicht gehen gelassen, bis beide eigentlich miteinander wieder zufrieden waren. Und ein anderes Mal kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam rein. Auf Fatima und Ali. Und sie waren noch ein Streit. Und hat es auch wieder geschafft, die Probleme da zu lösen, zu regeln. Weil die Gefährten haben das gemerkt, weil er gelächelt hat. Also die Gefährten haben ihn gefragt, als du reingegangen bist bei denen, du warst eigentlich zornig. Und als du rausgegangen bist, hast du gelächelt. Wie? Und die Gefährten haben ihn gefragt, warum lächelst du? Er hat gesagt, diese zwei Menschen sind mir die liebsten Menschen auf der Erde. Also Ali und Fatima. Und als die Gefährten ihn gefragt haben, warum lächelst du, warum bist du jetzt so glücklich? Er hat gesagt, das sind die zwei liebsten Menschen mir auf der Erde. Und ich habe es geschafft, die glücklich zu machen. Ich habe es geschafft, die wieder zusammenzubringen. Deshalb ist es immer ganz wichtig, dass wir die Probleme nicht schlechter machen. Also wieder, oh ihr Ehefrauen, oh ihr Frauen, oh ihr Männer, oh ihr Väter. Also der Shaitan spielt jeden Tag mit uns. Also Iblis sammelt seine gesamte Herrscharen und schickt sie alle raus. Also ja, hier ist dieser bekannte Hadith. Also Iblis schickt all seine Soldaten am Anfang des Tages. Am Ende des Tages sammelt er sie wieder ein. Und dann fragt er, also er fragt dann Iblis, also der Shaitan fragt dann seine Soldaten, was habt ihr heute gemacht? Und dann sagt eine, ich habe es geschafft, zwischen Verwandten einen Streit zu bringen. Sagt der Shaitan, du bringst mir nichts. Und dann sagt ein anderer, ich habe dies gemacht. Und dann der Shaitan sagt, ach, das ist alles gar nichts. Und dann ein anderer Soldat sagt, ich habe es geschafft, ein Ehepaar zu trennen. Und dann sagt der Shaitan, Iblis, komm zu mir, du bist ein Guter. Also du hast eine gute Arbeit geleistet. Du bist genau derjenige, den ich haben will. Also alle anderen Sünden, die die Menschen machen, ist klein. Der Shaitan interessiert ihn das nicht. Aber wenn einer seiner Soldaten es schafft, dass es in einer Ehe Probleme gibt und sogar zu einer Trennung und Scheidung kommt, sagt der Shaitan zu diesem Soldat, der das geschafft hat, du bist der Mann. Du bist mein Mann sozusagen. Und deshalb, meine lieben Geschwister, jedes Problem hat eine Lösung. Jedes Problem hat eine Lösung. Leute, wenn die Frau zornig und wütend wird, der Mann muss versuchen, hier Geduld, Nachsicht zu zeigen. Und wenn der Mann so wird, die Frau muss in der Lage sein, Geduld und Nachsicht zu zeigen. Es ist wichtig, beide Seiten das können. Hier ist jetzt ein Fall von jemandem, der 23 Jahre verheiratet. Also er sagt, 23 Jahre ist er verheiratet. Ich und meine Frau haben den Koran zusammen gelesen. Über 100 Mal gelesen. Sogar wenn ich auf einer Reise bin, dann lese ich meinen Anteil im Koran und sie liest ihr Anteil zu Hause. Also ein Tugendhaft, ein Haus, in dem Allah SWT erwähnt wird. Ja. Also kein zerstörtes Haus, kein Haus, der jetzt zusammenfällt. Also deshalb, meine lieben Geschwister, ihr müsst euren Häuser richtig bauen mit den richtigen Säulen und richtigen Fundamenten, mit Koran. Lies Koran zusammen mit deiner Ehefrau. Meine Geschwister, wir wollen Häuser haben, in dem die Leute ihre Frieden finden in ihre Häuser. Und deshalb, der Prophet Sallam sagt, also die Liste der Frauen ist groß, das wissen wir doch alle. Aber trotzdem. Derjenige, der in der Lage ist, seinen Zorn zu besänftigen. Aber derjenige, der in der Lage ist, sein Geduld, also derjenige, der in der Lage ist, Geduld zu zeigen, auch wenn die Frau jetzt, sagen wir, ausflippt oder sonst was. Das ist ganz wichtig, dass wir in der Lage sind, Frieden zu Hause zu machen. Und deshalb, Leute, denkt darüber nach. Es ist ein Handel mit Allah SWT. Es ist ein Handel mit Allah. Man qadama ghayzahu, das bedeutet, derjenige, der in der Lage ist, seinen Zorn zurückzuhalten, obwohl er eigentlich eher explodieren will vor Zorn, das ist ganz wichtig. Allah SWT wird diese Menschen, die das tun, am Tag der Auferstehung wird er, Allah SWT wird sagen, für die Leute, die ihre Zorn besänftigen, such dir ein Tor aus des Paradieses und geh rein, wo du willst. Nimm, was du willst im Paradies. Geh rein, in welchen Tor du willst. Warum? Weil du eine von den Geduldigen warst. Geduld. Also zu den Frau und zu dem Mann. Wenn dein Ehegatte jetzt langsam ein bisschen hart wird, versucht, umso härter dein Ehegatte wird, umso leichter zu werden. Es ist wichtig, dass beide das können. Also deshalb sagte einmal sagte ein tugendhafter Mann, ich komme nach Hause und sehe, alles stresst mich. Meine Ehefrau stresst mich, meine Kinder stressen mich. Mein gesamtes Zuhause ist eigentlich auf den Kopf gestellt. Und ein tugendhafter Mann denkt sich, irgendwie ist hier meine Schuld. Das muss irgendwie meine Schuld sein. Also meine Ehefrau stresst, meine Kinder stressen, ist alles auf den Kopf gestellt. Irgendetwas mache ich falsch hier. Also statt selbst auszuflippen und deine Frau dann anzuschreien, sei eine von den Nachdenkenden. Denk nach. Immer nachdenken. Immer mit dem Jenseits beziehen. Was habe ich falsch gemacht? Was ist hier passiert? Was? Wie kann ich Probleme lösen? Nicht wie, meine Frau macht Stress, meine Kinder machen Stress, alles auf den Kopf gestellt, dann explodierst du auch und dann alle dann quasi im gleichen Boot und es wird alles zerstört. Man muss nachdenken, Leute. Man muss mitdenken. Deshalb, meine lieben Geschwister, wir wollen uns mit Allah SWT verbinden. Wir wollen von denjenigen sein, die darüber nachdenken. Ja, wir wollen nicht von denjenigen sein, die das Haus eigentlich in Flammen geht. Also jetzt emotional und psychologisch in Flammen geht. Das wollen wir nicht. Und gucken wir nochmal die Ehefrau, die das Haus verlassen hat. 2 Monate lang nur Datteln und Wasser. Nur Datteln und Wasser. Gucken wir heute, was wir heute essen und wie wir heute leben. Egal, was wir tun, wir können uns mit dieser Welt nicht vergleichen. 2-3 Monate lang nur Wasser und Datteln. Das sind unsere Mütter, die Mütter der Gläubigen. Ja? Und sie haben dann Geduld gezeigt und sie waren dankbar für das, was Allah ihnen gegeben hat. Und was auch logisch ist, weil schließlich waren sie die Ehefrauen des Propheten. Das ist eigentlich die beste Versorgung, die man haben kann. Ja, der beste Geschenk eigentlich. Deshalb, wenn du ein weiser Mensch bist, dann verstehst du, okay, gut, ich habe zwar nicht zu trinken und nicht zu essen, aber ich bin die Ehefrau des Propheten. Das ist schon die beste Versorgung. Beste Geschenk. Man muss nachdenken, mitdenken. Also hier ein anderes Beispiel. Ein Mann bringt seine Frau hierher nach Deutschland. 4 Kinder. Und danach sagt sie zu ihrem Ehemann, tschüss. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Tschüss. Warum? Wegen Geld. Sie hatte keinen Bock mehr auf ihn wegen dem Geld. Deshalb, ja, ein Vers im Koran. Eure Ehefrauen, eure Kinder, euer Geld, das ist alles Fitna. Also alles eine Prüfung. Fitna im Sinne von eine schwere Prüfung. Jetzt kurzes Gebet zwischendurch. Also nochmal alles Lobgebet Allah SWT. Wir denken Allah SWT für die Gabe des Islams. Und wir schicken dem Prophet Sallam nochmal die Friedensgrüße. Ihr lieben Geschwister, sagte der Gelehrte Ibn Jauzi, die gute, tugendhafte, intelligente Frau, sie fürchtet Allah in ihr Ehemann und versucht ihn zufriedenzustellen. Das ist wirklich die tugendhafte Frau. Also bitte, unabhängig davon, was dein Mann macht, wenn er betet doch, hab Geduld. Es gab ein Problem zwischen dir und deinem Ehemann, bete doch 2 Raka. Wenn es ein Problem gegeben hat, dann mach einfach 2 Raka, beten, 2 Raka, versucht dich abzukühlen, kühlt euch ab mit sowas. Tut euch das an, statt die Probleme nochmal zu entfachen. Und frag Allah, sei von denjenigen, die immer von Allah SWT verlangt, nicht von den Menschen. Geh nicht zu den Menschen und sag, gib mir, die Menschen haben keinen Bock auf sowas. Kein Mensch will das hören. Ja, gib mir Geld, gib mir das, gib mir dies. Kein Mensch will das. Ja, aber Allah SWT ist das Gegenteil. Allah SWT, wenn du ihn fragst, umso mehr ist er zufrieden mit dir. Im Gegenteil, Allah SWT, je mehr du ihn fragst, umso mehr ist er zufrieden mit dir. Also Leute, auch innerhalb einer Ehe, auch wir müssen Allah SWT fürchten unsere Häuser. Und es heißt jetzt heute, in Jerusalem heißt dies und das. und in Jerusalem passiert das und dann Besatzung und es wird gebohrt und so weiter. Und aber wir gucken immer Jerusalem, Jerusalem, aber was ist mit uns hier? Was ist mit uns? Was ist mit uns hier? Was ist mit unseren zerstörten Herzen? Es heißt immer, es wird hier gebohrt und da gebohrt. Und hier besetzt und da besetzt. Aber was ist mit deinem Herz, wenn es auseinander geht? Das Problem ist heutzutage, so viele Muslime verstehen nichts vom Islam. So viele Muslime verstehen gar nichts. Die sagen, wir sind Muslime und die verstehen nichts. Ja, das geht nicht. Wir wollen endlich mal richtige Häuser haben. Wir wollen mal endlich mal richtige Generationen erziehen. Wir wollen endlich mal Generationen von Muslimen erziehen, die wirklich ihre Religion verstehen. Und nicht Leute, die nur zum Freitagsgebet gehen und nach Hause und das war's dann. Das bringt nichts. Wir brauchen Ehemänner und Ehefrauen, die verstehen, zu Hause ist wichtig, dass zu Hause Frieden herrscht. Wenn zu Hause alles kaputt geht, hast du den Islam zerstört von deiner Sicht. Bei dir zu Hause hast du den Islam zerstört. Wenn deine Kinder in der Irre gehen, weil sie nicht verstehen von Islam, ist es deine Schuld. Möge Gott uns tugendhafte Häuser geben und gute Ehefrauen geben. Und möge Gott uns tugendhafte Ehefrauen und tugendhafte Kinder. Möge Gott uns segnen. Und möge Gott uns in unsere Familien, Ehefrauen, Kinder, Ehemänner Freude schenken. Ja Allah, lass uns sterben. Ja Allah, lass uns sterben, indem du mit uns zufrieden bist. Ja Allah. Ja Allah, zerstör uns nicht für die Sünden, die wir gemacht haben, sondern zieh uns ein in deine Barmherzigkeit, ja Allah. Ja Allah, wir verlangen von dir von Barmherzigkeit und deine Gnade. Ja Allah, leite unsere Ehefrauen recht und unsere Kinder recht und unsere Ehemänner recht. Ja Allah, lass uns von den Tugendhaften sein. Ja Allah, lass unsere Töchter und Ehefrauen von den guten, von den Tugendhaften, von den keuschen Ehefrauen sein. Und Frauen nicht. Ja Allah, lass unsere Kinder und Frauen, Familienmitglieder Freude für uns sein. Freude für uns. Ja Allah, lass unsere Familien für uns eine Unterstützung sein und nicht Gegner. Ja Allah, lass uns unsere Familienmitglieder als Unterstützer und nicht Gegner haben. Ja Allah, zeig uns in unsere Familienmitglieder nur das, was dir gefällt und nicht das, was dir missfällt. Ja Allah, lass unsere Familienmitglieder gute Menschen sein, tugendhafte Menschen sein, gute Menschen und unser letztes